Wunderseltsame Historia des berühmten Feldzuges, als welchen Hugo Sanherib, König von Assyrien, ins Land Juda unternehmen wollte, aber unverrichteter Ding wieder einstellen mußte. Aus einer alten Chronika gezogen und in schnakische Reimlein gebracht von Simeon Krebsauge Bacalauer von Friedrich von Schiller. In Juda, schreibt die Chronika, war Olim schon ein König, dem war von Dan bis Berseba bald alles untertänig. Und war dabei ein wackrer Fürst, desgleichen selten finden wirst. Der war nun kürzlich, wie bekannt, vom Freien heimgekommen und hatte vom Chaldäerland ein Weibchen mitgenommen. Im Herzen Himmel und im Blick, ich küßte sie den Augenblick. Die Trauung war schon angestellt, die Hochzeitkleider fertig, der Bräutigam frisch wie ein Held des Wonnetags gewärtig, als plötzlich, zitternd schreibt's mein Kiel, ein Fieber diesen Herrn befiel. Ein großer Herre, wie man weiß, ist nicht wie unser einer, wenn unsere Seele weiter reist, drob kümmert sich wohl keiner. Ein Schnuppen, den ein großer klagt, wird in der Welt herumgesagt. Drum nimmt Frau Fama nimmer faul das Hifthorn von dem Nacken. Man kennt ja schon ihr großes Maul und ihre dicken Backen. Fürst Josaphat liegt todkrank da, posaunt sie durch ganz Asia. Sogleich vernahm den Trauerton Fürst Sanherib, sein Vetter. Zu Assur hat er seinen Thron und ehret fremde Götter. Die balle Lüge kommt so recht zustatten meinem Götzenknecht. Da ficht sich was, hol mich der Dachs, und hui, spitzt er die Ohren. Stirbt Josaphat, so zieh ich stracks hinein zu Hebrons Toren. Er braucht Arznei, er treibt's nicht lang, und Juda ist ein fetter Fang. Gleich läuft die Order aus dem Schloss durch Stadt und Wachparade, der Junggesellen faulen Tross zu werben ohne Gnade. Schon springen Bomben aus dem Guss und freuen sich auf den nächsten Schuss. Die Wache vor dem Tor bekommt gemessene Befehle, das undurchsucht, unangebrummt, entwische keine Seele. Brieftaschen und Patent heraus, sonst marsch, ihr Herrn, ins Narrenhaus. Woher, mein Freund? Brüllt auf und ab die Schildwach an die Fremde. Wohin die Reis? Wo steigt ihr ab? Was führt ihr unterm Hemde? Torschreiber raus! Der Herr bleibt stehn. Man wird ihn heißen, weitergehen. Da war nun mancher Passagier dem Korporal verdächtig. Die Fragen gehen zur Folter schier. Gott aber ist allmächtig. Man visitiert von Pack zu Pack, doch zeigt sich nichts als Schnupftobak. Indessen schickt der Werber Fleiß Rekruten, Sand am Meere, sie stehen blau und rot und weiß und ordnen sich in Heere. Das Kriegsgeräte, glaubt mir keck, fraß zehen Säckel Silbers weg. Fürst Sanherib erzählte schon den Damen seine Siege aufs Wohl des neuen Landes flohn von Tisch zu Tisch die Krüge. Schon möbelt man das neue Schloss, je glätter der Burgunder floß. Wie prächtig König Sanherib im reichen Galakleide herum den stolzen Schimmel trieb und durch Judäa reite. Die Damen in Karossen nach, daß bald schon Rad und Deichsel brach. Wie stolz von seinem Thron herab er Judas Schriftgelehrten Erlaubnis zu dem Handkuss gab und sie ihm Treue schwörten. Und alles Volk im Staube tief Hosianna dem Gesalbten rief. Doch während daß der Vetter schon nach deiner Krone schielte und auf dem noch besetzten Thron schon Davids Harfe spielte, lagst du, o Fürst, beweint vom Land, noch unversehrt in Gottes Hand. Gott stand auf Höhen Sinais und schaute nach der Erden und sahe schon ein Paradies durch deinen Zepter werden und sahe mit erhabner Ruh dem Unfug deines Vetters zu. Schnell schickt er einen Cherub fort und spricht mit sanftem Lächeln: Geh, Raphael, dem Fürsten dort Erfrischung zuzufächeln. Er ist mein Sohn, mein treuer Knecht, er lebe, denn ich bin gerecht. Dem Willen Gottes untertan steigt Raphael herunter, nimmt eines Arztes Bildung an und heilet durch ein Wunder. Dein Fürst ersteht, jauchz, Vaterland, gerettet durch des Himmels Hand. Die Post schleicht nach Assyrien, wo Sanherib regieret und eben seine Königin vom Schlitten heimgeführet. Ihr durchlaucht ein Kurier. Herein, es werden Trauerbriefe sein. Schnell öffnet er den Brief und liest, liest. Ach, der Posten trübste, daß Josaphat am Leben ist und flucht an seine Liebste. Der Krieg ist aus, Pest über dich, 2000 Taler schmerzen mich.